ist die Musik die größte aller Kunstformen. Musik ist der Beat, den du deinen Freunden zeigst. Musik ist die Person, mit der du gerne Leid und Freude teilst. Musik ist die, die kniet, wenn du den Kopf von der Meute neigst. Musik ist die, die liebt, wenn an jeder dieser Leute greift. Musik ist die Melodie, die dich am Leben hält. Musik, das ist Kunst, aber eben doch kein Geld. Musik ist manchmal Murks, aber im Streben doch mein Held. Musik ist das, was sich über Reden stellt. Musik ist die Nacht, die sich gerne einen Tag frei nimmt. Und sie ist die Halle, in der jeder gerne sein will. Musik ist die Macht, die sich selber auch mal einschränkt. Und sie ist für alle, vom Großvater bis zum Kleinkind. Und wer Musik eine Rechnung, könnte RTL echt schlecht zählen. Und wer Musik nicht da, würde es vielen Leuten schlecht gehen. Und wer Musik die Freiheit, sollten manche sich das Recht stehlen. Und wer Musik verboten, würde ich das Exil wie Brecht wählen. Wenn die Musik nicht berührt, bin ich hin und weg. Denn dass man ihre Melodie spürt, ist Sinn und Zweck. Und hat sie mich verführt, dann bin ich drin und steck so fest, dass ich mir nach ihr die Finger leck. Sie kann mich heilen und wieder alles ins Reine bringen. Sie lässt mich weinen, wenn auf ihr weise Zeilen sind, die mich zum Überlegen bewegen, dann Regen auf anderen Wegen zu gehen. Solcher Musik gebe ich meinen Segen. Sie ist mein Leben, mein Hobby, meine Kraft, mein Ding, mein Bestreben, meine Lobby und mein Saft. Wenn ich sing oder rap, wenn ich schreibe, bin ich weg wie eine Reise und come back mit nem Track für eine echt heiße Scheibe. Denn ich liebe Musik und ich nehme mir Zeit für eben diese und flieg, weil nur sie mich befreit. Ich werde bei ihr bleiben, sie begleiten und sie mich. Solange ich das kann, mache ich Musik für dich. Ich bin verliebt in Musik, sie gibt mir Power und Kraft. Jedes Lied, das ich schrieb, hat mich nur schlauer gemacht. Jeder Beat, der mich trieb, beschrieb Trauer und Spaß. Mein Gebiet ist meist tief, macht wie Schauerpitch nach. Bin ich mal sauer voll Hass und kann das Schöne nicht finden, dann baue ich einen Takt, um wie Chöre zu singen. Ich bleib auf bei Nacht, will mich mit Tönen verbinden. Guter Sound hat die Macht und lässt das Böse verschwinden. Ich höre es klingen, wie Vogelgesang. Musik macht süchtig, nimmt mich wie Drogen gefangen. Musik schützt mich vor kleinen und großen Gefahren, weil ich so manche Erkenntnis, Reim und Noten verdank. Denn sie boten sich an, in der Musik, die lief. Ich flog nah heran und die Muse erschien. Seitdem bin ich auf der Reise und such Melodien, um mich selber zu heilen und dem Guten zu dienen.